Ja, Dr. Krokowski beschrieb auf seinem selbstständigen Nachmittagsrundgang keinen Bogen mehr um Hans Castorp. Dieser zählte nun mit. Er war nicht länger ein Intervall und Hiatus, er war Patient. Er wurde gefragt und nicht links liegen gelassen, wie es zu seinem geheimen und leichten, aber täglich wieder empfundenen Ärger so lange geschehen war. Es war am Montag gewesen, dass Dr. Krokowski zum ersten Mal im Zimmer erschienen war. Wir sagen erschienen, denn das ist das rechte Wort für den sonderbaren und sogar etwas entsetzlichen Eindruck, dessen Hans Castorp sich damals nicht hatte erwehren können. Er hatte im Halb- oder Viertelschlummer gelegen, als er aufschreckend gewahrte, dass der Assistent im Zimmer war, ohne durch die Tür hereingelangt zu sein und von der Außenseite her auf ihn zuschritt. Denn sein Weg war nicht über den Korridor, sondern durch die äußeren Loggien gewesen, und durch die offene Balkontür war er eingetreten, so dass sich die Vorstellung aufdrängte, als sei er durch die Lüfte gekommen. Da hatte er nun jedenfalls an Hans Castorps Lager gestanden, schwarzbleich, breitschultrig und stämmig, der Apostroph der Stunde, und in seinem geteilten Bart waren gelblich und mannhaft lächelnd die Zähne zu sehen gewesen. »Sie scheinen überrascht, mich zu sehen, Herr Castorp«, hatte er mit baritonaler Milde, schleppend, unbedingt etwas geziert und mit einem exotischen Gaumen-R gesprochen, das er jedoch nicht rollte, sondern durch ein nur einmaliges Anschlagen der Zunge gleich hinter den oberen Vorderzähnen erzeugte. »Ich erfülle aber lediglich eine angenehme Pflicht, wenn ich bei Ihnen nun auch mal nach dem Rechten sehe. Ihr Verhältnis zu uns ist in eine neue Phase getreten. Über Nacht ist aus dem Gaste ein Kamerad geworden.« Das Wort »Kamerad« hatte Hans Castorp etwas geängstigt. »Wer hätte es gedacht?« hatte Dr. Krokowski kameradschaftlich gescherzt. »Wer hätte es gedacht an dem Abend, als ich Sie zuerst begrüßen durfte und Sie meiner irrigen Auffassung, damals war sie irrig, mit der Erklärung begegneten, Sie seien vollkommen gesund? Ich glaube, ich drückte damals etwas wie einen Zweifel aus, aber ich versichere Sie, ich meinte es nicht so. Ich will mich nicht scharfsichtiger hinstellen, als ich bin. Ich dachte damals an keine feuchte Stelle. Ich meinte es anders, allgemeiner, philosophischer. Ich verlautbarte meinen Zweifel daran, dass Mensch und vollkommene Gesundheit überhaupt Reimworte seien. Und auch heute noch, auch nach dem Verlauf Ihrer Untersuchung, kann ich, wie ich nun einmal bin, und im Unterschiede von meinem verehrten Chef, diese feuchte Stelle da...« und er hatte mit der Fingerspitze leicht Hans Castorps Schulter berührt, »nicht als im Vordergrunde des Interesses stehende erachten. Sie ist für mich eine sekundäre Erscheinung. Das Organische ist immer sekundär.« Hans Castorp war zusammengezuckt. »Und also ist Ihr Katarrh in meinen Augen eine Erscheinung dritter Ordnung«, hatte Dr. Krokowski sehr leicht hinzugefügt. »Wie steht's damit? Die Bettruhe wird in dieser Hinsicht gewiss rasch das Ihre tun. Was haben Sie heute gemessen?« Und von da an hatte der Besuch des Assistenten den Charakter einer harmlosen Kontrollvisite getragen, wie er ihn denn auch in den folgenden Tagen und Wochen beständig trug. Dr. Krokowski kam 3:15 oder auch schon etwas früher über den Balkon herein, begrüßte den Liegenden auf mannhaft heitere Art, stellte die einfachsten ärztlichen Fragen, leitete auch wohl ein kurzes, persönlicher, bestimmtes Geplauder ein, scherzte kameradschaftlich. Und wenn alles dies eines Anflugs von Bedenklichkeit nicht entbehrte, so gewöhnt man sich endlich auch an das Bedenkliche, falls es in seinen Grenzen bleibt. Und Hans Castorp fand bald nichts mehr gegen das regelmäßige Erscheinen Dr. Krokowskis zu erinnern, das nun einmal zum stehenden Normaltage gehörte und die Stunde der großen Liegekur apostrophierte. Eines Tages, es mochten 10 oder 12 vergangen sein, seit Hans Castorp bettlägerig geworden war, pochte es um die Stunde, bevor Joachim vom Abendessen und von der Geselligkeit zurückgekehrt war, an die Stubentür, und auf Hans Castorps Fragendes herein erschien Lodovico Settembrini auf der Schwelle, wobei es mit einem Schlage blendend hell im Zimmer wurde, denn des Besuchers erste Bewegung bei noch offener Tür war gewesen, dass er das Deckenlicht eingeschaltet hatte, welches von dem Weiß der Decke der Möbel zurückgeworfen den Raum im Nu mit zitternder Klarheit überfüllte. Der Italiener war die einzige Persönlichkeit unter den Kurgästen, nach der Hans Castorp sich in diesen Tagen ausdrücklich und namentlich bei Joachim erkundigt hatte. Nun also stand Herr Settembrini im jäh erleuchteten Zimmer. Hans Castorp, der sich auf den Ellbogen gestützt und zur Tür gewandt hatte, erkannte ihn blinzelnd und errötete, als er ihn erkannte. Wie immer trug Settembrini seinen dicken Rock mit den großen Aufschlägen, einen etwas schadhaften Umlegekragen dazu und die karierten Hosen. Da er vom Essen kam, hielt er nach seiner Gewohnheit einen hölzernen Zahnstocher zwischen den Lippen. Sein Mundwinkel unter der schönen Schnurrbartbiegung war zu dem bekannten, feinen, nüchternen und kritischen Lächeln gespannt. »Guten Abend, Ingenieur. Ist es erlaubt, sich nach Ihnen umzusehen? Wenn ja, so bedarf es dazu des Lichtes. Verzeihen Sie meine Eigenmächtigkeit«, sagte er, indem er die kleine Hand schwunghaft zur Deckenlampe emporwarf. »Sie kontemplierten? Ich möchte beileibe nicht stören. Neigung zu Nachdenklichkeit wäre mir ganz begreiflich in Ihrem Fall. Und zum Plaudern haben Sie schließlich Ihren Vetter. Sie sehen, meine Überflüssigkeit ist mir vollkommen deutlich. Trotzdem, man lebt auf so engem Raum beieinander, man fasst Teilnahme von Mensch zu Mensch, geistige Teilnahme, Herzensteilnahme. Es ist eine gute Woche, dass man sie nicht sieht. Ich fing wahrhaftig an, mir einzubilden, sie seien abgereist, als ich ihren Platz drunten im Refektorium leer sah. Der Leutnant belehrte mich eines Besseren, eines weniger Guten, wenn das nicht unhöflich klingt. Kurz, wie geht es? Was treiben Sie? Wie fühlen Sie sich? Doch nicht allzu niedergeschlagen? Sie sind es, Herr Settembrini. Das ist ja freundlich. Haha, Refektorium, da haben Sie gleich wieder einen Witz gemacht. Nehmen Sie den Stuhl, bitte. Sie stören mich keine Spur. Ich lag da und sinnierte. Sinieren ist schon zu viel gesagt. Ich war einfach zu faul, das Licht anzudrehen. Danke vielmals, es geht mir subjektiv so gut wie normal. Mein Schnupfen ist beinahe behoben durch die Bettruhe, aber er soll ja eine sekundäre Erscheinung sein, wie ich allgemein höre. Die Temperatur ist eben immer noch nicht, wie sie sein sollte. Mal 37,5, mal 37,7. Das hat sich in diesen Tagen noch nicht geändert. Sie nehmen regelmäßig Messungen vor? Ja, 6-mal am Tage. Ganz wie Sie alle hier oben. Entschuldigen Sie, ich muss noch lachen darüber, dass Sie unseren Speisesaal Refektorium nannten. So sagt man doch im Kloster, nicht? Davon hat es hier wirklich etwas. Ich war ja noch nie in einem Kloster, aber so ähnlich stelle ich es mir vor. Und die Regeln habe ich ja auch schon am Schnürchen und beobachte sie ganz genau. Wie ein frommer Bruder. Man kann sagen, Ihr Noviziat ist beendet, Sie haben Profess getan. Meine feierliche Gratulation. Sie sagen ja auch schon unser Speisesaal. Und wie viele Monate hat der Chef Ihnen aufgebrummt? Großer Gott, so habe ich Sie schon einmal gefragt. Erinnern Sie sich? Sie waren frisch angekommen. Sie antworteten so keck damals. Natürlich weiß ich das noch, Herr Settembrini. Viel Neues habe ich seitdem erlebt, aber das weiß ich doch noch wie heute. Gleich damals waren Sie so amüsant und machten Hofrat Behrens zum Höllenrichter. Radames. Nein, warten Sie, das ist was anderes. Radamantis. Mag sein, dass ich ihn beiläufig so nannte. Ich behalte nicht alles, was mein Kopf gelegentlich hervorsprudelt. Radamantis, natürlich. Minos und Radamantis. Auch von Carducci erzählten sie uns damals gleich. Erlauben Sie, lieber Freund, den wollen wir beiseite lassen. Der Name nimmt sich in diesem Augenblick gar zu fremdartig aus in Ihrem Munde. »Auch gut«, lachte Hans Castorp, »ich habe durch Sie aber doch viel über ihn gelernt. Ja, damals hatte ich keine Ahnung und antwortete Ihnen, ich sei auf 3 Wochen gekommen, anders wusste ich's nicht. Gerade hatte die Kleefeld mich zur Begrüßung mit dem Pneumothorax angepfiffen. Davon war ich etwas außer mir, aber auch febril fühlte ich mich damals gleich, denn die Luft hier ist ja nicht nur gut gegen die Krankheit, sie ist auch gut für die Krankheit.« Manchmal bringt sie sie erst zum Ausbruch, und das ist am Ende wohl nötig, wenn Heilung eintreten soll. Der Hofrat will ja eine Kleinigkeit bei mir gefunden haben. Die alten Stellen, wo ich früher schon krank war, ohne es zu wissen, habe ich selbst beim Klopfen gehört. Und nun soll auch eine Frische hier irgendwo zu hören sein. Wenn ich wieder auf bin und die Durchleuchtung und fotografische Aufnahme stattgefunden hat, dann werden wir positiv Bescheid wissen. Meinen Sie? Wissen Sie, dass die fotografische Platte oft Flecken zeigt, die man für Kavernen hält, während sie bloß Schatten sind? Und dass sie da, wo etwas ist, zuweilen keine Flecken zeigt? Madonna! die fotografische Platte. Hier war ein junger Numismatiker, der fieberte. Und da er fieberte, sah man deutlich Kavernen auf der fotografischen Platte. Man wollte sie sogar gehört haben. Er wurde auf Thesis behandelt und darüber starb er. Die Obduktion lehrte, dass seiner Lunge nichts fehlt und dass er an irgendwelchen Kocken gestorben war. Nun hören Sie, Herr Settembrini, gleich von Obduktion reden Sie. So weit ist es mit mir denn doch wohl noch nicht. Ingenieur, Sie sind ein Schalk. Und Sie sind durch und durch ein Kritiker und Zweifler, das muss man sagen. Nicht einmal an die exakte Wissenschaft, glauben Sie. Zeigt denn bei Ihnen die Platte Flecke? Ja, sie zeigt welche. Und sind Sie wirklich etwas krank? Ja, ich bin leider ziemlich krank, erwiderte Herr Settembrini und ließ das Haupt sinken. Es trat eine Pause ein, in der er hüstelte. Hans Castorp blickte aus seiner Ruhelage auf den zum Schweigen gebrachten Gast. Ihm war, als hätte er mit seinen beiden sehr einfachen Fragen alles Mögliche widerlegt und zum Verstummen gebracht, sogar die Republik und den schönen Stil. Von seiner Seite tat er nichts, um das Gespräch wieder in Gang zu bringen. Nach einer Weile richtete Herr Settembrini sich lächelnd wieder auf. »Erzählen Sie mir nun, Ingenieur«, sagte er, »wie haben die Iren die Nachricht aufgenommen?« »Das heißt, welche Nachricht? Von der Verzögerung meiner Abreise?« »Ach, die meinen, wissen Sie, die meinen zu Hause bestehen aus drei Onkels, einem Großonkel und zwei Söhnen von ihm, zu denen ich mehr im Vetternverhältnis stehe. Weiter habe ich keine meinen. Ich bin ja sehr früh doppelweise geworden.« »Ja, und Ihr Posten, Sie sprachen von einem praktischen Wirkungskreis, in den Sie eben einzutreten gedachten?« »Ja, als Volontär. Ich habe gebeten, mich vorläufig auf der Werft zu entschuldigen. Sie müssen nicht denken, dass deswegen da Verzweiflung herrscht. Die können sich beliebig lange auch ohne Volontär behelfen.« »Sehr gut. Von dieser Seite betrachtet ist also alles in Ordnung. Phlegma auf der ganzen Linie. Man ist überhaupt phlegmatisch bei Ihnen zu Lande, nicht wahr?« »Aber auch energisch. Oh ja, energisch auch, doch sehr energisch«, sagte Hans Castorp. Er prüfte die heimatliche Lebensstimmung aus der Entfernung und fand, dass sein Unterredner sie richtig kennzeichne. Phlegmatisch und energisch, so sind sie wohl. »Nun«, fuhr Herr Settembrini fort, »sollten Sie länger bleiben, so wird es ja nicht fehlen, dass wir hier oben die Bekanntschaft Ihres Herrn Onkels, ich meine den Großonkel, machen. Zweifellos wird er heraufkommen, sich nach Ihnen umzusehen.« »Ausgeschlossen«, rief Hans Castorp, »unter gar keinen Umständen. Keine 10 Pferde bringen ihn hier herauf. Mein Onkel ist stark apoplektisch, wissen Sie. Er hat fast keinen Hals. Nein, der braucht einen vernünftigen Luftdruck. Es würde ihm hier noch schlimmer ergehen als Ihrer Dame aus dem Osten. Alle Zustände würde er kriegen.« »Das enttäuscht mich. Apoplektisch also? Was nützen mir da Phlegma und Energie? Ihr Onkel ist wohl reich, auch Sie sind reich. Man ist reich bei Ihnen zu Hause.« Hans Castorp lächelte über Herrn Settembrinis schriftstellerische Verallgemeinerung und dann blickte er wieder aus seiner Ruhelage ins Weite, in die heimatliche Sphäre, der er entrückt war. Er erinnerte sich, er versuchte, unpersönlich zu urteilen, die Distanz ermunterte und befähigte ihn dazu. Er antwortete, »Man ist reich, ja. Oder man ist es nicht, und wenn nicht, desto schlimmer. Ich bin kein Millionär, aber das meine ist mir sichergestellt. Ich bin unabhängig, ich habe zu leben. Sehen wir von mir mal ab, wenn Sie gesagt hätten, man muss reich sein da hinten, dann hätte ich Ihnen zugestimmt, denn angenommen, man ist nicht reich oder hört auf, es zu sein, dann wehe. Was brauchten Sie für Ausdrücke? Phlegmatisch und energisch. Gut, aber was heißt das? Das heißt hart, kalt. Und was heißt hart und kalt? Das heißt grausam. Es ist eine grausame Luft da unten, unerbittlich. Wenn man so liegt und es von Weitem sieht, kann es einem davor grauen?« Settembrini hörte ihm zu und nickte. Er tat dies noch, als Hans Castorp vorläufig mit seiner Kritik zu Rande gekommen war und nicht mehr sprach. Dann atmete er auf und sagte, Ich will die besonderen Erscheinungsformen, die die natürliche Grausamkeit des Lebens innerhalb ihrer Gesellschaft annimmt, nicht beschönigen. Einerlei, der Vorwurf der Grausamkeit bleibt ein ziemlich sentimentaler Vorwurf. Sie würden ihn an Ort und Stelle kaum erhoben haben, aus Furcht vor sich selber lächerlich zu werden. Dass sie ihn jetzt erheben, zeugt von einer gewissen Entfremdung, die ich ungern anwachsen sehen würde, denn wer sich gewöhnt, ihn zu erheben, kann ganz leicht dem Leben, der Lebensform, für die er geboren ist, verloren gehen. Wissen Sie, Ingenieur, was das heißt? Dem Leben verloren gehen? Ich weiß es. Ich sehe es hier alle Tage. Sie lieben Geschichten. Ich könnte Ihnen aufwarten. Ich könnte Ihnen von dem Sohn und Ehemann erzählen, der 11 Monate hier war und den ich kannte. Er war ein wenig älter als Sie, glaube ich. Sogar schon etwas älter. Man entließ ihn, probeweise, als gebessert. Er kehrte nach Hause zurück in die Arme seiner Lieben. Es waren keine Onkel. Es waren Mutter und Gattin. Den ganzen Tag lag er mit dem Thermometer im Munde und wusste von nichts anderem. »Das versteht ihr nicht«, sagte er. »Dazu muss man oben gelebt haben, um zu wissen, wie es sein muss. Hier unten fehlen die Grundbegriffe.« Es endete damit, dass seine Mutter entschied, »geh nur wieder hinauf. Mit dir ist nichts mehr anzufangen.« Und er ging wieder hinauf. Er kehrte in die Heimat zurück. Sie wissen doch, man nennt dies Heimat, wenn man einmal hier gelebt hat. Seiner jungen Frau war er völlig entfremdet. Es fehlten ihr die Grundbegriffe. Und sie verzichtete. Sie sah ein, dass er in der Heimat eine Genossin mit übereinstimmenden Grundbegriffen finden und da bleiben werde. Hans Castorp schien nur mit halbem Ohre zugehört zu haben. Noch immer schaute er in die Glühlichtklarheit des weißen Zimmers hinein, wie in eine Weite. Er lachte verspätet und sagte, »Die Heimat«, nannte er es, »das ist wohl wirklich etwas sentimental, wie Sie sagen. Ja, Geschichten, wissen Sie, ohne Zahl. Ich dachte eben noch weiter nach über das, was wir von Härte und Grausamkeit sprachen. Ich habe es mir in diesen Tagen schon verschiedentlich durch den Kopf gehen lassen. Sehen Sie, man muss wohl eine ziemlich dicke Haut haben, um von Natur so ganz einverstanden zu sein mit der Denkungsart der Leute da unten im Tieflande und mit solchen Fragen wie »Hat der denn noch Geld?« und dem Gesicht, das sie dazu machen. Mir war es eigentlich nie ganz natürlich, obgleich ich nicht einmal ein Homo humanus bin. Ich merke nachträglich, dass es mir immer auffallend vorgekommen ist. Vielleicht hing es mit meiner unbewussten Neigung zur Krankheit zusammen, dass es mir nicht natürlich war. Und dann sind meine beiden Eltern so früh gestorben. Ich bin von Kind auf doppelweise, wissen Sie? Herr Settembrini beschrieb mit Kopf, Schultern und Händen eine einheitliche Gebärde, die die Frage »Nun und was weiter?« heiter und artig anschaulich machte. »Sie sind doch Schriftsteller«, sagte Hans Castorp, »Literat? Sie müssen sich auf so etwas doch verstehen und einsehen, dass man unter diesen Umständen nicht so recht derb gesinnt sein und die Grausamkeit der Leute ganz natürlich finden kann. Der gewöhnlichen Leute, wissen Sie, die herumgehen und lachen und Geld verdienen und sich den Bauch vollschlagen. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig...« Settembrini verbeugte sich. »Sie wollen sagen«, erläuterte er, »dass die frühe und wiederholte Berührung mit dem Tode eine Grundstimmung des Gemütes zeitigt, die gegen die Härten und Kruditäten des unbedachten Weltlebens, sagen wir gegen seinen Zynismus, reizbar und empfindlich macht.« »Genau so«, rief Hans Castorp in aufrichtiger Begeisterung, »tadellos ausgedrückt, bis aufs i-Tüpfelchen, Herr Settembrini, mit dem Tode. Ich wusste es ja, dass Sie als Literat...« Settembrini streckte die Hand gegen ihn aus, indem er den Kopf auf die Seite legte und die Augen schloss, eine sehr schöne und sanfte Gebärde des Einhaltens und der Bitte um weiteres Gehör. Er verharrte mehrere Sekunden in dieser Stellung, auch als Hans Castorp schon lange schwieg und in einiger Verlegenheit der Dinge wartete, die da kommen sollten. Endlich schlug er seine schwarzen Augen, die Augen der Drehorgelmänner, wieder auf und sprach, »Gestatten Sie. Gestatten Sie mir, Ingenieur, Ihnen zu sagen und Ihnen ans Herz zu legen, dass die einzig gesunde und edle, übrigens auch, ich will das ausdrücklich hinzufügen, auch die einzig religiöse Art, den Tod zu betrachten, die ist, ihn als Bestandteil und Zubehör, als heilige Bedingung des Lebens zu begreifen und zu empfinden, nicht aber, was das Gegenteil von gesund, edel, vernünftig und religiös wäre, ihn geistig irgendwie davon zu scheiden, ihn in Gegensatz dazu zu bringen und ihn etwa gar widerwärtigerweise dagegen auszuspielen. Die Alten schmückten ihre Sarkophage mit Sinnbildern des Lebens und der Zeugung, sogar mit obszönen Symbolen. Das Heilige war der antiken Religiosität ja sehr häufig eins mit dem Obszönen. Diese Menschen wussten den Tod zu ehren. Der Tod ist ehrwürdig als Wiege des Lebens, als Mutterschoß der Erneuerung. Vom Leben getrennt gesehen wird er zum Gespenst, zur Fratze und zu etwas noch Schlimmerem. Denn der Tod als selbstständige geistige Macht ist eine höchst liederliche Macht, deren lasterhafte Anziehungskraft zweifellos sehr stark ist, aber mit der zu sympathisieren ebenso unzweifelhaft die greulichste Verirrung des Menschengeistes bedeutet. Hier schwieg Herr Settembrini. Er blieb bei dieser Allgemeinheit stehen und endete auf das Bestimmteste. Es war ihm ernst. Nicht unterhaltungsweise hatte er geredet. Hatte es verschmäht, seinem Partner Gelegenheit zur Anknüpfung und Gegenrede zu bieten, sondern am Ende seiner Aufstellungen die Stimme sinken lassen und einen Punkt gemacht. Die Gesprächspause dauerte ziemlich lange. Endlich hob Herr Settembrini wieder das Haupt und sagte lächelnd: »Erinnern Sie sich wohl, Ingenieur, dass wir einen ähnlichen Disput schon einmal geführt haben? Man kann sagen, denselben. Wir plauderten damals, ich glaube, es war auf einem Spaziergang, über Krankheit und Dummheit, deren Vereinigung Sie für eine Paradoxie erklärten, und zwar aus Hochachtung vor der Krankheit. Ich nannte diese Hochachtung eine düstere Grille, mit der man den Gedanken des Menschen entehre. Und Sie schienen zu meinem Vergnügen denn doch nicht ganz abgeneigt, meinen Einwand in Erwägung zu ziehen. Wir sprachen auch von der Neutralität und geistigen Unschlüssigkeit der Jugend, von ihrer Wahlfreiheit, ihrer Neigung, mit den möglichen Standpunkten Versuche anzustellen und davon, dass man solche Versuche noch nicht als endgültige und lebensernste Optionen betrachten dürfe, zu betrachten brauche. Wollen Sie mir...« Und Herr Settembrini beugte sich lächelnd auf seinem Stuhle vor, die Füße nebeneinander am Boden, die zusammengelegten Hände zwischen den Knien, den Kopf gleichfalls etwas schräg vorgeschoben. »Wollen Sie mir auch fernerhin«, sagte er, und es war eine leichte Bewegung in seiner Stimme, »erlauben, Ihnen bei Ihren Übungen und Experimenten ein wenig zur Hand zu gehen und berichtigend auf sie einzuwirken, wenn die Gefahr verderblicher Fixierungen droht? Aber gewiss, Herr Settembrini«, Hans Castorp beeilte sich, seine befangene und halb trotzige Abkehr aufzugeben, das Trommeln auf der Bettdecke zu unterlassen und sich seinem Gaste mit bestürzter Freundlichkeit zuzuwenden. »Es ist sogar außerordentlich liebenswürdig von Ihnen. Ich frage mich wirklich, ob ich das heißt, ob es sich bei mir ganz sine pecunia«, zitierte Herr Settembrini, indem er aufstand. »Wer will sich denn lumpen lassen?« Sie lachten. Man hörte die äußere Doppeltür gehen, und im nächsten Augenblick wurde auch die innere geklinkt. Es war Joachim, der aus der Abendgeselligkeit zurückkehrte. Beim Anblick des Italieners errötete auch er, wie Hans Castorp für seinen Teil es vorhin getan. Die verbrannte Dunkelheit seines Gesichtes vertiefte sich um eine Schattierung. »Oh, du hast Besuch«, sagte er, »wie angenehm für dich. Ich bin aufgehalten worden, Sie haben mich zu einer Partie Bridge gepresst. Bridge nennen Sie das nach außen hin«, sagte er kopfschüttelnd. »Und dabei war es schließlich ganz was anderes. Ich habe 5 Mark gewonnen.« »Dass das nur keine lasterhafte Anziehungskraft für dich bekommt«, sagte Hans Castorp. »Herr Settembrini hat mir unterdessen so schön die Zeit vertrieben, was übrigens gar kein Ausdruck ist. Es gilt allenfalls von eurem falschen Bridge, aber Herr Settembrini hat mir die Zeit so bedeutend ausgefüllt, Als anständiger Mensch müsste man ja mit Händen und Füßen trachten, hier fortzukommen, wo es nun schon mit falschem Bridge losgeht in eurer Mitte. Aber um Herrn Settembrini noch recht oft zu hören und mir von ihm gesprächsweise zur Hand gehen zu lassen, könnte ich beinahe wünschen, unabsehbar lange febril zu bleiben und hier bei euch festzusitzen. Am Ende muss man mir noch eine stumme Schwester geben, damit ich nicht mogle. »Ich wiederhole, Ingenieur, dass Sie ein Schalk sind«, sagte der Italiener. Er empfahl sich in den angenehmsten Formen. Mit seinem Vetter allein geblieben, seufzte Hans Castorp auf. »Ist das ein Pädagog«, sagte er, »ein humanistischer Pädagog, das muss man gestehen. Immerfort wirkt er berichtigend auf dich ein, abwechselnd in Form von Geschichten und in abstrakter Form. Und auf Dinge kommt man mit ihm zu sprechen. Nie hätte man gedacht, dass man darüber reden oder sie auch nur verstehen könnte. Und wenn ich unten im Flachlande mit ihm zusammengetroffen wäre, so würde ich sie auch nicht verstanden haben«, fügte er hinzu. Die Nacht war die schwierigere Hälfte des Tages, denn Hans Castorp erwachte oft und lag nicht selten stundenlang wach, sei es, weil seine nicht ganz korrekte Blutwärme ihn munter hielt oder weil Lust und Kraft zum Schlafe durch seine derzeit völlig horizontale Lebensweise Einbuße erlitten. Dafür waren die Stunden des Schlummers von abwechslungsreichen und sehr lebensvollen Träumen belebt, denen er nachhängen konnte, während er wach lag. Und wenn die vielfache Gliederung und Einteilung des Tages diesen kurzweilig machte, so war es bei Nacht die verschwimmende Einförmigkeit der schreitenden Stunden, was in der gleichen Richtung wirkte. Nahte sich aber erst einmal der Morgen, so war es unterhaltend, das allmähliche Ergrauen und Erscheinen des Zimmers, das Hervortreten und Entschleiertwerden der Dinge zu beobachten, den Tag draußen in trüb schwelender oder heiterer Glut sich entzünden zu sehen, und ehe man's gedacht, war wieder der Augenblick da, wo das handfeste Klopfen des Bademeisters das Inkrafttreten der Tagesordnung verkündete.